Der Verlag der Partei der Arbeit Koreas gab die gesammelten Werke von Kim Jong-il, Band 14, Zyklus der unvergänglichen Soziologie und Songun-Idee heraus, in dem die klassischen Werke von Genossen Kim Jong-il in zeitlicher Reihenfolge systematisch und allseitig aufgezeichnet sind. Der Band 14 enthält 93 klassische Arbeiten von Genossen Kim Jong-il aus der Zeit vom Mai bis zum Dezember 1759, 1970, darunter historische Gespräche, Reden und Schlussansprachen.